Mein Leben läuft wie das von dem Kollegen am Kreuz. Ich gebe alles, was ich habe und werde nur noch enttäuscht. Ich gehe meinen Weg, egal wie steinig er ist. Egal wie viele kommen und meinen, ich sei ein Faschist. Ich lass mich nicht verbiegen von irgendwem und auch nicht zensieren, lieber würde ich krepieren. Ich bleibe mir treu wie ein Sohn seinem Vater, auch wenn er nie Zeit hat und nie für ihn da war. Ich gebe mein Bestes, auch wenn es nicht reicht. Ich kann immerhin dann sagen, ich war damals dabei. Ich war einer von denen seit der ersten Minute und wir standen zusammen bis zur letzten Sekunde. Ich bin kein Stratege, nur ein einfacher Mann. Doch ich scheiß auf jede Regel, weil ich weiß, dass ich's kann. Verbietet meine Alben und die Erde bebt. Ich mach ein Sampler im Exil und der Untergrund lebt. Dein Glaube ist alles, was dir bleibt, wenn du fällst. Steh wieder auf, es lohnt sich, wenn man kämpft. Wir ziehen in die Schlacht und werden niemanden verschont. Wir greifen uns die Macht und werden über allem thronen. Dein Glaube ist alles, was dir bleibt, wenn du fällst. Steh wieder auf, denn es lohnt sich, wenn man kämpft. Wir ziehen in den Krieg und werden niemanden verschont. Denn Gott, der herrscht immer mit den stärksten Bataillonen. Du siehst auf meinem Kopf eine Krone aus Dorn. Ich wurde nicht in diese Welt als ein Rapper geboren. Ich habe alles verloren auf meinem Weg nach ganz oben. Und stehe trotzdem immer noch mit beiden Beinen auf dem Boden. Der Asphalt unter mir glänzt in der Nacht. Ich habe hoch über Deutschland ein Feuer entfacht. Der Halbmond geht unter, wenn die Sonne erstrahlt. Die Luft riecht nach Tod und die Erde verbrannt. Ich schieße in den Himmel und der Schläfer erhebt sich. Als Märtyrer fürs Vaterland lebe ich ewig. Keiner versteht mich, keiner von euch. Doch meine Fans sind Soldaten und sie bleiben mir treu. Das Kreuz auf der Brust wird getragen mit Stolz. Ich bin genauso wie ihr, nur ein Mann aus dem Volk. Deutschland über alles ist meine Sicht der Dinge. Und ich ziehe bis nach Mordor wie der Typ in Herr der Ringe. Dein Glaube ist alles, was dir bleibt, wenn du fällst. Steh wieder auf, es lohnt sich, wenn man kämpft. Wir ziehen in die Schlacht und werden niemanden verschont. Wir greifen uns die Macht und werden über allem thronen. Dein Glaube ist alles, was dir bleibt, wenn du fällst. Steh wieder auf, denn es lohnt sich, wenn man kämpft. Wir ziehen in den Krieg und werden niemanden verschont. Denn Gott, der herrscht immer mit den stärksten Bataillonen.